haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Die Handtasche. Über dem Asphalt glitzerte die Hitze und meine Füße brannten wie eine Flasche hochprozentiger Alkohol. Normalerweise sitze ich bei diesem Wetter vor meinem Kühlschrank und lese ein paar alte Mickey-Maus-Hefte. An diesem Tag aber war ich unterwegs zu zwei seltsamen Kerlen, die zu einem völlig übersetzten Preis eine alte Villa gekauft hatten, die zuvor jahrelang leer gestanden hatte und in der es Tag und Nacht quietschte, nicht weil es dort Gespenster gab, sondern jede Menge Mäuse. Ich traf die beiden Sonderlinge im Garten ihres Anwesens. Ich bin Roland Waldburger und das ist mein Bruder Kevin. Sie sehen so betrübt aus, Kevin. Hat man Sie auch zu lange alleine zu Hause gelassen, wie diesen kleinen Bengel im Kino? Ich gehe nie ins Kino. Ich mag nur Bilder, die sich nicht bewegen. Gemälde. Sie verstehen? Und jetzt ist Ihnen eines abhanden gekommen. Ja, ganz im Gegenteil. Wir haben eine vorzügliche Sammlung. Möchten Sie sie sehen? Danke, aber bei dieser Hitze sind meine Linsen trübe. Wir haben eine Handtasche gefunden. Tja, was man doch nicht alles findet in solch alten Häusern. Sie könnten doch die Besitzerin der Handtasche ausfindig machen, oder? Können schon, wollen nicht. Naja, eigentlich geht es uns auch weniger um diese Handtasche. Es ist allerdings ziemlich seltsam, dass die Handtasche etwa einen Meter tief vergraben war. Hier, im Garten. Was die Leute doch nicht alles machen, um die Sackgebühr einzusparen. Ich schlage Ihnen vor, wir gehen gemeinsam zum Fundbüro, geben dort die Tasche ab. Sie bezahlen mir ein bescheidenes Honorar und ich behalte sie dafür in guter Erinnerung. Behalten Sie die Tasche. Wir haben sie wegen etwas ganz anderem hierher bestellt. Da drüben an der Hauswand. Sehen Sie das? Das ist ein Fenster. Und gleich daneben hat es noch ein Fenster. Unter dem Fenster. Diese Schmierereien. Soll ich die wegwischen? Hat keinen Sinn. Er kommt immer wieder. Ein Mann? Er kommt jeweils in der Nacht und sprengt die Hausmauer voll. Grauenhaft untalentiert, finden Sie nicht auch? Sorgen Sie dafür, dass das aufhört. Wir bezahlen Sie großzügig. Maloney. Das klang nicht übel. Einer der Brüder gab mir einen hübschen Vorschuss. Ich ging in eine Bar und trank einen eisgekühlten Whisky. Es tat höllisch gut. Dann ging ich zurück in mein Büro, setzte mich vor den Kühlschrank und wartete, bis es Abend wurde. Vor der Villa der Brüder regte sich nichts, bis plötzlich um Mitternacht ein Mann auf einem Fahrrad auftauchte. Gehen Sie aus dem Weg. Ich bin bewaffnet. Mit einer Spraydose, ich weiß. Gar nichts wissen Sie. Sie sehen aus, als seien Sie einem Bild von Hopper entstiegen, um schnell einen Hamburger zu verdrücken. Und Sie sehen aus, als hätten Sie das halbe Leben auf Joseph Beuys Fettstuhl verbracht. Ach, hauen Sie doch ab. Ich habe noch zu tun. Weshalb müssen Sie Ihre ergotherapeutischen Übungen ausgerechnet nachts und an fremden Häusern machen? Fremd? Die Waldburger sind keine Fremden. Das sind bekannte Kunstmäzene. Dieser Harald Negerli hat auch mit einer Spraydose angefangen. Schmierfink haben sie genannt, diese Banausen. Und heute? Ist er ein gut bezahlter Schmierfink, ich weiß. Sie wollen doch nicht etwas mit der Polizei zu tun bekommen. Das ist kein Vergnügen. Polizei? Vergessen Sie die Polizei. Mein Vater war Polizist. Der hat mir einiges erzählt. Wissen Sie, weshalb alle Polizisten verheiratet sind? Damit ihnen jemand die Mütze richtig auf den Kopf setzen kann. Das reicht jetzt aber, junger Mann. Oh, Donnerwetter, wo kommen Sie denn her? Sind Sie nebenberuflich etwa noch als Eule unterwegs? Ist der echt? Allerdings. Sie sind verhaftet. Das ist eine Frechheit. Ich habe nichts getan. Ich verhafte Sie wegen der Verbreitung schlechter Witze in gutbürgerlichem Milieu. Ist das strafbar? Wenn ich Sie wäre, würde ich schnellstmöglich die Spraydose wegschmeißen. Was für eine Dose? Nichts, er meint meine Puderdose. Sie pudern sich mitten in der Nacht? Sie sind doch nicht etwa... Ja. Das ist hier verboten. Das ist keine solche Zone. Er empörte sich noch ein wenig mehr und ich lachte laut vor mich hin. Er verhaftete den jungen Mann und ich war mir ziemlich sicher, meine Aufgabe gelöst zu haben. Ich ging zurück in mein Büro und legte mich schlafen. Als ich erwachte, fiel mein Blick auf die alte Tasche, die mir die Brüder übergeben hatten. Ich machte mich auf den Weg zum Fundbüro, um das olle Ding loszuwerden. Lustig. So richtig zum Schieflachen, ich weiß. Sind Sie immer so fröhlich, wenn Sie eine alte Tasche sehen? Die Tasche erinnert mich an eine Bekannte von mir, die vor 2 Jahren nach Australien ausgewandert ist. Die hatte auch so eine. Diese hier hatte jemand in einem Garten vergraben. Jetzt schmeißen Sie sie weg, ist doch nichts mehr wert. Igitt, die modert ja schon. Meinetwegen, kann ich sie hier in den Mülleimer schmeißen? Na, geben Sie sie her. Na dann, auf Wiedersehen. Moment mal. Das ist aber seltsam. Da ist etwas im Futter eingenäht. Doch nicht etwa ein Scheck. Ich beanspruche die Tasche umgehend wieder für mich. Ich mag modernde Taschen. Aber, das darf doch nicht wahr sein. 50 Franken. Naja, wenn es so ist, gehe ich dann lieber wieder. Nein, bleiben Sie. Wo haben Sie die Tasche gefunden? Diese Auskunft kostet Sie aber mehr als diesen alten 50er. Hier, sehen Sie das? Auch noch vollgeschmiert. Das ist ja ekelhaft. Das sind Zahlen, die Nummern eines Bankomatcodes. Meine Bekannte hat das immer so gemacht. Das ist ihre Tasche. Unglaublich, ihre Tasche. Wo sagten Sie, haben Sie die Tasche gefunden? Ich ließ mir meine Auskünfte honorieren. Die Frau war ein bisschen verwirrt. Einerseits freute sie sich darüber, die Tasche ihrer Freundin in den Händen zu halten. Andererseits wunderte sie sich über den Umstand, dass die Tasche in einem Garten vergraben war. Ich saß noch eine Weile bei ihr auf dem Fundbüro und überlegte mir, ob vielleicht noch ganz etwas anderes im Garten der Gebrüder Waldburger vergraben war. Ich stand im Garten der Brüder Waldburger und schaute den anderen Leuten beim Graben zu. Es war ein wenig wie Weihnachten in harten Zeiten. Man wusste nicht so recht, ob die Bescherung, die kommen würde, schön oder unangenehm sein würde. Ein Mann stand mir zur Seite und ließ die Spannung noch ein wenig unerträglicher werden. Na, Maloney, außer ein paar alten Dosen und einer Menge Würmer ist bis jetzt nichts zutage gefördert worden. Ich hoffe, dass Ihnen klar ist, dass die Kosten für diese Aktion voll und ganz von den Steuerzahlern berappt werden. Keine Angst, ich werde meine nächste Steuererklärung dem unbekannten Stadtschaufler widmen. Glauben Sie im Ernst, dass da unten eine Leiche liegt? Vielleicht liegen auch bloß ein paar andere Ihrer umfangreichen Versäumnisse da unten. Schwarzgeld, Bestechungsaffären und so weiter. Ich gehe wieder zurück aufs Präsidium. Falls Sie doch noch eine Leiche aufstöbern, können Sie mich anrufen. Aber wenn es geht, nicht in der Mittagspause. Ich mag keine Leichen zu meiner Bratwurst mit Rösti. Ist das klar, Maloney? Ich schwieg und er machte sich aus dem Staub. Ich schaute noch ein wenig den Grabarbeiten zu, aber langsam begann ich selber daran zu zweifeln, dass im Garten mehr als eine tote Maus zu finden war. Ich ging ins Haus zu den Brüdern Waldburger. Diese warteten geduldig im riesigen Wohnzimmer auf das Ende der Polizeiaktion. Ich schlenderte durch den Raum und traf nach einigen Minuten auf meine beiden Klienten. Muss denn das sein, Maloney? An sich haben wir nichts gegen Gartenarbeiten. Unser Gärtner kommt auch noch heute. Der wird sich wundern. Der wollte nämlich eigenhändig den Garten umstechen. Das ist jetzt wohl kaum noch nötig. Glauben Sie wirklich, dass in diesem Garten eine Leiche liegt? Es sieht nicht danach aus. Könnten Sie mir noch einmal genau zeigen, wo Sie die Tasche gefunden haben? Gerne. Sehen Sie, da hinten in der Ecke? Da, wo der Mann steht, mit der Gartenschere. Das ist unser Gärtner. Er kam gestern vorbei und hat uns seine Dienste angeboten. Seltsam. Was macht er da bloß? So wie es ausschaut, gräbt er ein Loch. Mit der Gartenschere. Faszinierend. Also wie ein Gärtner sieht er eigentlich nicht aus. Und ich glaube auch nicht, dass ihm viel an der Verschönerung ihres Gartens gelegen ist. Mich macht diese Graberei ganz nervös. Und dann haben die Leute alles so schreckliche Gummihandschuhe an. Wie wenn sie auf dem Friedhof jemanden exhumieren. Grauenhafte Vorstellung. Mein Bruder ist sehr sensibel. Ein miserabler Geschäftsmann, aber ein Genie, wenn es darum geht, Talent von Beliebigkeit zu unterscheiden. Ich ging wieder nach draußen und tat so, als sei ich ein gelangweilter Spaziergänger. Ich behielt den Gärtner im Auge und folgte ihm, als er das Grundstück verließ. Er stieg in einen Mittelklassewagen und fuhr weg. Ich notierte mir die Nummer. Wenig später hatte ich eine Adresse in der Hand. Sie gehörte zu einer jungen Frau, auf deren Namen der Wagen zugelassen war. Ich fand sie etwas außerhalb der Stadt. Sie öffnete mit nassen Haaren und einem Föhn in der Hand. Es tut mir leid, aber ich habe keine Zeit. Ich müsse schon längst weg sein. Was wollen Sie? Felix kommt erst in einer Stunde wieder und ich habe keine Ahnung, was mit den Versicherungen ist. Da kann ich Sie beruhigen. Ich weiß auch nicht, was mit den Versicherungen ist. Was arbeitet Ihr Mann? Ist das eine Meinungsumfrage? Ich habe keine Meinung. Und wenn ich eine habe, dann nicht für Sie. Ist es deutlich genug? Es sind schon Leute beim Haartrocknen umgekommen. Gehören Sie zu einer Sekte? Oder verkaufen Sie Lexiköner? Ganz schlecht geraten. Dafür kann ich Ihnen leider keine Bonuspunkte geben. Ich glaube nicht, dass Sie so die erste Runde überstehen. Jetzt reicht es aber. Was wollen Sie hier? Ich komme von der Sendung Heiteres Beruferaten. Wir möchten Ihren Mann einladen als Gast. Dazu möchte ich aber wissen, was er arbeitet. Was? Die Sendung mit dem Schwein? Gibt es die noch? Mein Freund ist Innenarchitekt. Wir sind aber noch nicht verheiratet. Das ist jetzt aber schade. Eigentlich suchen wir doch einen Gärtner. Ach, hoffnungslos. Mein Freund hat da, wo andere einen grünen Daumen haben, einen Pflanzenkiller mit auf den Weg bekommen. Bei ihm gedeiht nicht einmal eine Plastikblume. Offenbar war also der Gärtner kein Gärtner. Und das war doch immerhin schon etwas. Zufrieden und mit diesem Gedanken im Kopf ging ich zurück in mein Büro. Dort hing ein Zettel an meiner Tür. Bin bei der Polizei, Fundbüro. Zum Glück weiß unser eins solche Rätsel zu knacken. Und so landete ich bei der Polizei und traf auf die Frau aus dem Fundbüro. Nichts, Maloney. Im Garten war absolut nichts. Soll ich Ihnen ausrechnen, was diese Aktion gekostet hat? Ach, Geld! Immer reden Sie nur von Geld. Es geht um ein Menschenleben. Stellen Sie sich vor, Maloney, dieser Polizist hier hat sich zuerst geweigert, nach Australien zu telefonieren, um meine Freundin ausfindig zu machen. Das erstaunt mich nicht. So lange Telefonnummern können Polizisten nicht fehlerfrei wählen. Jetzt aber mal halblang, Maloney. So etwas lasse ich mir von Ihnen nicht bieten. So. Und jetzt ganz tief durchatmen. Aha. Das wäre also die langersehnte Antwort. Ist wohl Englisch. Soll ich übersetzen? Ich verstehe Englisch, Maloney. Keine Bange. Hier, sehen Sie. Was never arrived in Australia. Wie bitte? Nie angekommen? Das heißt, meine Freundin ist seit 2 Jahren verschwunden. Das muss nichts heißen. Vielleicht hatte sie es sich anders überlegt. Und wenn man sie ermordet hat? Also im Garten liegt sie nicht. Also, wenn Sie jetzt noch den Keller umgraben wollen, dann sage ich nur eins, Maloney. Raus! Aber vielleicht liegt sie tatsächlich im Keller dieses Hauses. Ich wiederhole mich nur ungern. Raus! Er wiederholte sich noch einige Male. Als ich wieder draußen war, brannte die Sonne auf mein Gesicht und auf meinem Anzug schimmerten die hellen Perlen, die der Polizist darauf abgesondert hatte. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, ich ging zu einer chemischen Reinigung. Die Frau aus dem Fundbüro wurde zu meiner neuen Klientin. Ich nahm sie mit in mein Büro und setzte einen hübschen kleinen Vertrag auf. Sie unterzeichnete ihn, ohne mit der Wimper zu zucken. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass meine Tarife noch immer zu niedrig waren. Ich habe Anja nicht besonders gut gekannt. Wir haben uns an einem Sprachkurs kennengelernt. Französisch. Sie war sehr jung. Wir haben uns gut verstanden und uns noch ab und zu getroffen. Dann erzählte sie mir von ihren Plänen, dass sie alle Brücken abreißen wolle. Weit weg, ohne Blick zurück. Haben Sie ein Foto von ihr? Nein. Hatte sie andere Freunde, Verwandte? Nein. Sie sagte mir, sie sei eine einsame Wölfin. Das gefiel mir an ihr, diese Unabhängigkeit. Das half mir nicht sehr viel weiter. Ich hatte kaum Anhaltspunkte. Mir fiel der Gärtner wieder ein. Weshalb hatte er sich diesen Beruf zugelegt? Nur um in dem Garten zu graben? Und wonach suchte er? Nach der Handtasche? Ich machte mich auf den Weg zu dem Mann. Im Treppenhaus traf ich auf einen Postboten. Er hatte ein kleines Paket in der Hand. Ist für Ulrich. Öffnet niemand. Soll ich ihr das Paket geben? Sie wohnt mir gegenüber. Geht eigentlich nicht. Aber was soll's? Ist mein letzter Tag. Aushilfsweise beschäftigt. Arbeitslos. Kaum gewöhnst du dich wieder ans Arbeiten, kannst du auch schon wieder aufhören. Ist schon traurig. Ich habe in den letzten Wochen viel gesehen. Viele Männer, die zu Hause sind, sich schämen, dass sie nicht zur Arbeit gehen. Die öffnen die Tür nur widerwillig. Kann ich gut verstehen. Aber eigentlich müssen alle rauskommen aus ihren Löchern. Auf den Putz hauen, Sie verstehen. Depressionen helfen niemanden. Hier, nehmen Sie das Paket. Vielleicht ist es ja eine Briefbombe. Das Paket kam aus Übersee, aus Kanada. Darin war eine Kassette. Ich ging zurück in mein Büro und hörte mir die Kassette an. Die Stimme eines alten Mannes war zu hören. Er erzählte eine Menge Unsinn über sich und das Altwerden, über Kanada und über das, was bleibt nach so vielen Jahren. Es war nicht viel. Dann kam eine Passage, die ich mir mehrmals anhörte. Es ist schön, dass du und dein Freund mich besuchen. Weißt du, ich habe nicht mehr viel Freude in meinem Leben. Ich bin ein alter, blinder Mann, der sehr, sehr müde ist. Natürlich helfe ich dir, wenn es dir finanziell nicht so gut geht. Ich habe Geld. Keine Millionen, aber wie du weißt, ein hübsches Vermögen. Das gehört dir. Ich brauche das Geld nicht mehr. Ich setzte mich an meinen Schreibtisch und zeichnete auf ein Blatt Papier einige Linien, ein paar Namen und ein paar Pfeile. Eine halbe Stunde später hatte ich das, was man einen roten Faden nennt, gefunden. Ich packte ihn ein und besuchte das junge Paar. Die Frau kam gerade mit einem schweren Koffer aus der Wohnung. Der Innenarchitekt, der sich als Gärtner versucht hatte, folgte ihr mit einem noch schwereren Koffer. Sie schon wieder. Sie sind nicht vom Fernsehen, oder? Zum ersten Mal haben Sie richtig geraten. Wer ist das? Kennst du den Typen? Ich bin der blinde Onkel aus Kanada. Was soll das? Scheiße! Was hast du ihm erzählt? Nichts. Los, lass uns abhauen. Ja, ich mal Ihre Handtasche anschauen. Hübsches Ding. Bleiben Sie da, wo Sie sind. Keinen Schritt näher. Ich bin bewaffnet. Haben Sie Ihre Gartenschere dabei? Woher weiß er das alles? Spielt keine Rolle. Unser Flug ist in 2 Stunden. Ich mache ihn fertig. Eine gute Idee. Biete ihm Geld an. Sehr gut. Ich biete ein blaues Auge an. Wollen Sie mithalten? Jetzt reicht es. Hände über den Kopf. Lass den Quatsch. Ah! Schade. Schade, eigentlich hätte ich noch einen Moment warten sollen. Vielleicht hätten Sie sich dann einen neuen Anzug kaufen müssen, Maloney. Der Kerl ist abgehauen, das ist Ihre Schuld. Wir haben die Frau, das genügt. Männer kommen nicht weit ohne die Frau, nicht wahr? Ha, ha, ha, darüber kann ich nicht lachen. Erzählen Sie mir, was eigentlich los ist. Diese Frau aus dem Fundbüro hat mich herbestellt. Ich habe sie angerufen und ihr gesagt, dass sie die Polizei verständigen soll. Den Rest wird Ihnen diese Frau hier erzählen. Anja, so heißen sie doch. Mist. Aha, ist das alles. Und deswegen bin ich hierher gekommen und habe meine Dienstwaffe benutzt. Ja, Felix hat seine Freundin umgebracht. Sie hatten Streit, ich war in ihn verliebt, ich bin es heute noch. Er erzählte mir von dem blinden Onkel in Kanada und dass von ihm Geld zu holen sei. Ich entschloss mich, in die Haut seiner toten Freundin zu schlüpfen. Zu schlüpfen? Ganz schön unappetitlich. Sie sagten all ihren Bekannten und Freunden, dass sie nach Australien auswandern. Weshalb aber haben sie ihre Tasche in dem Garten vergraben? Ein symbolischer Akt. Schließlich habe ich meine Identität begraben, oder? Ich konnte ja nicht ahnen, dass die Tasche ausgegraben wird. Und in den Händen einer Frau landet, die sie kannte. Tja, das nennt man Pech. Und wo ist die Leiche der Frau? Felix hat es mir erst heute gesagt. Dieser Idiot hat die Leiche im Keller des alten Hauses begraben. Im Keller? Ich wiederhole mich zwar nicht gerne, aber habe ich Ihnen nicht schon einmal gesagt, dass Sie ein Hornochse sind? Das reicht, Maloney. Das reicht. Der Mörder wurde wenig später ebenfalls gefasst. Der blinde Onkel aus Kanada erschien zur Gerichtsverhandlung und lernte dort eine Frau kennen, die in einem Fundbüro arbeitete. Die beiden sind später noch öfters zusammengesehen worden. So geht das.